Unsere Sprecher. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahlsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Thank you. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie mal Herrn glauben, dass ich das Land Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Er jagt sich eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.